Es ist die Woche des Juan Guaido. 60 Oppositionsdemonstrationen am Mittwoch in ganz Venezuela. Zehntausende Menschen waren allein im Zentrum der Hauptstadt Caracas seinem Aufruf gefolgt und wurden dann Zeuge, wie sich Guaido erst seit Anfang des Jahres, das neue Gesicht der Regierungsgegner, trotz einer drohenden Verhaftung wegen Amtsanmaßung als Interimspräsident ausrief. Heute am 23. Januar 2019 in meiner Funktion als Präsident der Nationalversammlung schwöre ich, die Zuständigkeit und Verantwortung der Exekutivgewalt Venezuelas zu übernehmen. Aber wer ist dieser Juan Guaido? Die Journalistin Lisa Lopez über den 35-jährigen Shootingstar der venezolanischen Politik. Juan Guaido ha logrado aglutinar. Juan Guaido hat es geschafft, eine zwischen weit links und weit rechts zersplitterte Opposition zu einen. Dazu folgen ihm neben klassischen bürgerlichen Regierungsgegnern auch immer mehr, die traditionell hinter Hugo Chavez standen und die von seinem Nachfolger Maduro schwer enttäuscht sind. Aber auch wenn Guaido das Gesicht der Opposition ist, wird diese aktuell eher als Kollektiv geführt. US-Präsident Donald Trump hatte noch während der Demonstrationen Juan Guaido als Interimspräsidenten Venezuelas anerkannt. Maduro könnte die offene Gegnerschaft mit den USA sogar dazu dienen, die eigenen Reihen zu schließen. Der Demonstrationstag am Mittwoch war für Venezuelas Opposition ein voller Erfolg. Die öffentliche Meinung in Venezuela mittlerweile mehrheitlich auf ihrer Seite. Guaidos Proklamation als Interimspräsident ein Coup, gerade die Unterstützung durch nord- und lateinamerikanische Regierungen wichtig.